Schatten durch die Datenautobahn. Kleine Maus, nur ich und du im digitalen Rendezvous. La la la. Ich schalte jetzt den Computer aus.